60 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Die 70er Jahre. Ein Beitrag von Eva Abraham. Gesprochen von Jörg-Peter Urbach. Zu sagen, ich wäre ein 70er-Experte, nun ja, das wäre doch ein bisschen hochgegriffen, zumal ich in diesem Jahrzehnt noch nicht einmal geboren war. Doch in den 70ern passierte viel Bahnbrechendes, Zukunftsweisendes, ebenso wie Schockierendes, Kurioses. Und damit auch Ereignisse, die mich geprägt haben. Und das nicht nur durch den Geschichtsunterricht. In den 70er Jahren entwickelt sich die Rote Armee-Fraktion und ihr Terror eskaliert Ende des Jahrzehnts. Der neue deutsche Film begeistert national und international. Die deutsche Regierung fährt einen Entspannungskurs Richtung Osten und kämpft gegen Ölkrise und Rezession. Die deutsche Musik der 70er bringt ebenso viele Klassiker hervor wie die Autoindustrie. Und die Mode hat so einiges an kreischenden Farben zu bieten. Auf geht's in die wilden 70er. Hier wird's kunterbunt und nicht gerade leise. Als im Oktober 1969 die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt die Regierung übernimmt, vollzieht sich in der deutschen Außenpolitik eine entscheidende Wende. Eine neue Orientierung in Richtung Osten. Anfang Dezember 1970 geht dann ein Foto um die Welt. Es zeigt den deutschen Bundeskanzler, der vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos niederkniet. Brandts spontane Geste wird zum Ausdruck der Ostpolitik seiner Regierung, die, trotz massiven Widerstands konservativer Kreise in der BRD, die Versöhnung zwischen Polen und Deutschen anstrebt. Im Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970 halten Brandt und der polnische Ministerpräsident Józef Cyrankiewicz die Oder-Neiße-Linie als unverletzliche Grenze zwischen Polen und Deutschland fest. Und damit ebnete der deutsche Bundeskanzler den Weg zur Entspannung. Auch zur DDR und zur Sowjetunion knüpft Brandt neue, enge Kontakte. Was sonst noch geschieht? Der erste Schulmädchenreport kommt in die Kinos, schockiert und fasziniert die Bundesrepublik und wird Vorläufer einer Reihe von Aufklärungs- und Sexfilmchen. Renate, lieben Sie denn diesen Mann? Es muss ja nicht gleich die große Liebe sein, wenn irgendwann zwei zusammen schlafen wollen. Die ARD strahlt unter dem Titel Taxi nach Leipzig den ersten Tatort aus und in der deutschen Jahreshitparade landet der Song Du von Peter Maffay auf Rang 2. Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Mehr als eine Randnotiz. Ulrike Meinhof befreit im April 1970 Andreas Bader aus der Haft, der zwei Jahre zuvor wegen Kaufhausbrandstiftung zu 3 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Diese Aktion gilt als Geburtsstunde der RAF, der Roten Armee-Fraktion, anfangs noch Bader-Meinhof-Gruppe genannt, denn die Terroristen gehen erstmals gewalttätig gegen Menschen vor. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/BRD.